Book 2 71 71 71 Mau sesuatu. Etwas wollen. Etwas wollen. Apa yang kalian mau? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Kalian mau bermain sepak bola? Wollt ihr Fußball spielen? Wollt ihr Fußball spielen? Kalian mau menjenguk teman-teman? Wollt ihr Freunde besuchen? Wollt ihr Freunde besuchen? Mau. Wollen. Wollen. Saya tidak mau datang terlambat. Ich will nicht spät kommen. Ich will nicht spät kommen. Saya tidak mau ke sana. Ich will nicht hingehen. Ich will nicht hingehen. Saya mau pulang ke rumah. Ich will nach Hause gehen. Ich will nach Hause gehen. Saya mau tinggal di rumah. Ich will zu Hause bleiben. Ich will zu Hause bleiben. Saya mau sendirian. Ich will allein sein. Ich will allein sein. Maukah kamu tinggal di sini? Willst du hier bleiben? Willst du hier bleiben? Maukah kamu makan di sini? Willst du hier essen? Willst du hier essen? Maukah kamu tidur di sini? Willst du hier schlafen? Willst du hier schlafen? Maukah Anda berangkat besok? Wollen Sie morgen abfahren? Wollen Sie morgen abfahren? Maukah Anda tinggal sampai besok? Wollen Sie bis morgen bleiben? Wollen Sie bis morgen bleiben? Maukah Anda membayar tagihan besok pagi? Wollen Sie die Rechnung erst morgen bezahlen? Wollen Sie die Rechnung erst morgen bezahlen? Maukah kalian ke disco? Wollt ihr in die Disco? Wollt ihr in die Disco? Maukah kalian ke bioskop? Wollt ihr ins Kino? Wollt ihr ins Kino? Maukah kalian ke cafeteria? Wollt ihr ins Café? Wollt ihr ins Café?